Erster, ich sage euch wirklich, wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern woanders hineinklettert, der ist ein Dieb und ein Räuber. Zweiter, wer aber durch die Tür geht, ist der Hirte der Schafe. Dritter, der Türhüter öffnet ihm, und die Schafe hören seine Stimme, denn er ruft seine Schafe beim Namen und führt sie hinaus. Vierter, wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Fünfter, einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Sechster, dieses Gleichnis erzählte Jesus ihnen, aber sie verstanden nicht, was er damit meinte. Siebter, da sagte Jesus wieder zu ihnen, ich sage euch wirklich, ich bin die Tür für die Schafe. Achter, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Neunter, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und kann ein- und ausgehen und Weide finden. Zehnter, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Elfter, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Zwölfter, der bezahlte Arbeiter, der kein Hirte ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Dann kommt der Wolf, raubt die Schafe und zerstreut sie. Dreizehnter, das tut er, weil er ein bezahlter Arbeiter ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Vierzehnter, ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Fünfzehnter, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben für die Schafe. Sechzehnter, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören, so dass es eine Herde und ein Hirte sein wird. Siebzehnter, deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben gebe, damit ich es wieder zurückbekomme. Achtzehnter, niemand nimmt es mir weg, sondern ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht, es zu geben, und ich habe die Macht, es wieder zurückzubekommen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten. Neunzehnter, wegen dieser Worte entstand wieder Streit unter den Juden. Zwanzigster, viele von ihnen sagten aber, er ist besessen und verrückt. Warum hört ihr ihm zu? Einundzwanzigster, andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann ein Dämon Blinden die Augen öffnen? 22. Es war aber das Tempelweihfest in Jerusalem, und es war Winter. 23. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. 24. Da umringten ihn die Juden und fragten ihn, wie lange lässt du uns im Ungewissen? Wenn du der Christus bist, sag es uns deutlich. 25. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Taten, die ich im Namen meines Vaters tue, beweisen, wer ich bin. 26. Aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. 27. Meine Schafe hören auf meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, so dass sie niemals verloren gehen werden, und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. 29. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle anderen, und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. 30. Ich und der Vater sind eins. 31. Wieder nahmen die Juden Steine, um ihn zu steinigen. 32. Jesus antwortete ihnen, ich habe euch viele gute Taten gezeigt, die vom Vater kommen. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? 33. Die Juden antworteten ihm, wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern wegen Gotteslästerung, und weil du, obwohl du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. 34. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. 35. Wenn er diejenigen Götter nannte, zu denen das Wort Gottes kam, und die Schrift kann nicht ungültig gemacht werden, 36. Könnt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst, nur weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? 37. Wenn ich nicht die Taten meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. 38. Tue ich sie aber, dann glaubt den Taten, auch wenn ihr mir nicht glaubt, damit ihr erkennt, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. 39. Da versuchten sie wieder, ihn festzunehmen, und er entkam ihnen. 40. Und er ging wieder über den Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und blieb dort. 41. Und viele Leute kamen zu ihm und sagten, Johannes hat keine Wunder getan, aber alles, was Johannes über diesen Mann gesagt hat, war wahr. Und viele wurden dort gläubig an ihn. 42. Dieser Vers ist leer.